Erster erinnere sie daran, dass sie den Regierenden und Behörden gehorchen sollen, damit sie jederzeit bereit sind, gute Taten zu vollbringen. Zweiter, sie sollen über niemanden schlecht reden und keinen Streit suchen, sondern stattdessen freundlich und rücksichtsvoll gegenüber allen Menschen sein. Dritter, früher waren wir nämlich selbst unverständig und ungehorsam, da wir uns von verschiedenen Begierden und Leidenschaften leiten ließen. Vierter, doch dann erschien die Güte und Menschenliebe Gottes, der unser Retter ist, und veränderte unsere Situation grundlegend. Fünfter, er hat uns gerettet, obwohl wir keine gerechten Taten vollbracht hatten, sondern allein aufgrund seiner großen Barmherzigkeit. Sechster, diesen Geist hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maße über uns ausgegossen. Siebter, durch seine Gnade sind wir nun vor Gott gerecht, damit wir die Hoffnung auf das ewige Leben als Erben empfangen können. Achter, diese Botschaft ist absolut zuverlässig, weshalb du sie mit Nachdruck lehren sollst, damit die Gläubigen sich bemühen, Gutes zu tun. Neunter, du solltest jedoch dumme Diskussionen, endlose Stammbäume und Streitigkeiten über das Gesetz vermeiden, weil diese Dinge nutzlos und sinnlos sind. Zehnter, wenn jemand Spaltungen in der Gemeinde verursacht, solltest du ihn ein- oder zweimal verwarnen und danach den Kontakt meiden. Elfter, du kannst sicher sein, dass ein solcher Mensch vom richtigen Weg abgekommen ist und sündigt, wodurch er sich selbst verurteilt. Zwölfter, sobald ich Artemas oder Tychikus zu dir schicke, komm bitte schnell zu mir nach Nikopolis, weil ich dort den Winter verbringen möchte. Dreizehnter, hilf dem Rechtsgelehrten Zenas und Apollos bei ihrer Reise und sorge gewissenhaft dafür, dass es ihnen an nichts fehlt. Vierzehnter, auch unsere Leute müssen lernen, durch ehrliche Arbeit für den täglichen Bedarf zu sorgen, damit ihr Leben nicht fruchtlos bleibt. Fünfzehnter, alle, die hier bei mir sind, lassen dich grüßen, grüße bitte auch unsere Freunde im Glauben, und die Gnade sei mit euch allen.